Hier ist Peters Inforadio. Der Wahlkampf in Rheinland-Pfalz ist vorüber. Nun hat man wieder Zeit für die politische Bildung. Zu Gast im Kreisverband Koblenz war der bekannte Nationalist Friedhelm Busse. Peters Inforadio hat mit ihm gesprochen. Herr Busse, Sie sind ja nun eine Galionsfigur des Nationalismus. Wie gehen Sie persönlich damit um, so als Mensch meine ich? Ich setze keine Führerkult ab oder dass man besonders herausgestellt wird. Ich sehe meine politische Arbeit als eine Selbstverständlichkeit an, denn gerade meine Generation hat ja einen hohen Blutzoll gelassen im letzten Krieg. Es sind nur noch wenige da und deswegen erhebe ich meine Stimme. Ja, was haben Sie denn zu sagen? Ich meine, wir haben jetzt gerade einen Vortrag von Ihnen gehört. Da war ja nun auch sehr viel dabei, was die deutsche Geschichte betraf und so. Was ist denn Ihre Botschaft betreffend die deutsche Zukunft? Zunächst einmal weiß ich, dass der politische Willen in Deutschland schlägt. Und der muss wieder geweckt werden. Das ist ein Teilbereich meiner Arbeit. Und dann mache ich mir natürlich auch Gedanken über die Außenpolitik und vor allen Dingen über die Innenpolitik, das Wesensmerkmal, die Lösung der sozialen Frage. Und wie wollen Sie die soziale Frage lösen? Zunächst einmal, dass man alle Möglichkeiten ausschöpft, die uns gegeben sind. Wir müssen neue Gedanken entwickeln. Ich selbst bin Anhänger einer dualistischen Wirtschaftsordnung. Das heißt, dass Marktwirtschaft und Gemeinwirtschaft in Koexistenz liegen als Übergangsbasis und dass man eines Tages in den Betrieben eine echte Werk- und Leistungsgemeinschaft bildet unter Ausschluss betriebsfremder Funktionäre. Sie haben da eben in Ihrem Vortrag so ein paar Sachen gesagt, das klang ja schon fast wie die Verstaatlichung von Produktionsmitteln. Ich habe nicht die Verstaatlichung von Produktionsmitteln gemeint, sondern ich habe erklärt, ich bin Volkssozialist und dass für uns Volkssozialisten das Eigentum an Produktionsmitteln nicht unantastbar ist auf Dauer, nicht wie es der Marxismus fordert, die Expropriation der Expropriateure, die Enteignung der Enteigner, sondern wenn die wirtschaftliche Notwendigkeit besteht. Nämlich der Artikel 14 sagt ja, das Eigentum verpflichtet. Wer sein Eigentum nicht verpflichtet einsetzt, kann zum Wohle der Allgemeinheit verstaatlicht werden gegen eine Entschädigung. Und ich sehe, dass das Eigentum an Produktionsmitteln nicht zum Wohle des Volkes eingesetzt wird, sondern die Ausbeuter, die kapitalistischen Ausbeuter, die wir ja heute haben, beuten bedenkenlos Mensch und Natur aus. Und da muss man einen Riegel vorschieben. Und ich will ja nicht entschädigungslos enteignen oder jeden enteignen, sondern wer in diese Kategorie fällt. Das ist ein erheblicher Unterschied gegenüber dem Marxismus. Eine letzte Frage. Was haben Sie für Zukunftspläne? Ich bin gesundheitlich ein angeschlagener alter Mann. Und meine Zukunftspläne sind, dass ich noch möglichst lange lebe, dass ich meine Stimme erheben kann und wie in der Vergangenheit für die Herrschenden ein Ärgernis bin. Herr Busse, vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr. Sie hörten Peters Inforadio. Besuchen Sie uns im Internet unter www.petersinforadio.tk.